Worauf willst du noch länger warten? Schaufel dir selber dein Grab. Der Sinn in deinem Leben scheint so fern. Du glaubst, dass deine Seele starb. Nach vorne und nicht zurück. Finde dein Glück. Zerschlag die Mantel der Heuchelei. Kämpfe dich frei. Sieh nach vorne und nicht zurück. Finde dein Glück. Zerschlag den Mantel der Heuchelei. Kämpfe dich frei. Schon früh fing es an. In der Schule irgendwann vergiftet wurdest du. Und die, die du kanntest, du hattest kein Bein, auf dem du standest, sieh zurück und sieh die Zeichen, warum mussten sie denn weichen? Denn erst jetzt, da wird dir klar, was damals eins geschah. Nach vorne nicht zurück. Finde dein Glück, zerschlag den Mantel der Heuchelei. Kämpfe dich frei, sieh nach vorne nicht zurück. Finde dein Glück, zerschlag den Mantel der Heuchelei. Kämpfe dich frei. Du glaubtest alles, was sie sagten. Doch sie hatten keine Antwort auf das, was dich plagte. So vergingen all die Jahre und mit ihnen auch das Wahre. Fang jetzt selber an zu denken. Lass dich nicht von ihnen lenken. Denk mal selber kritisch darüber nach. Über das, was ich damals verdarf. Sieh nach vorne, nicht zurück. Finde dein Glück, zerschlag den Mantel der Heuchelei. Kämpfe dich frei, sieh nach vorne und nicht zurück. Finde dein Glück, zerschlag den Mantel der Heuchelei. Kämpfe dich frei. Kämpfe dich frei. Kämpfe dich frei. Kämpfe dich frei. Frei.